Jemand hat mir ein Postpaket geschickt. Ich hol es ab an meiner Packstation. Hab von ihr grad ne SMS gekriegt. Paket ist da, Gruß deine Packstation. Kann's kaum erwarten, bis ich sie wieder seh. Ich sage allen, schickt mir Pakete zu. Und ich bestell jetzt alles, was nur geht. DHL-Pakete holen tut so gut. Denn zum Glück gibt's die Packstation. Und die nächste ist auch gar nicht weit. Ja, zum Glück gibt's die Packstation. Und sie hat immer für mich Zeit. Ich hab ein Postpaket, das muss wohin. Die Packstation ist meine erste Wahl. Ich gebe es ihr, sie schickt es für mich hin. Egal wie weit, auch international. Es geht ganz einfach, auch ich hab's gleich kapiert. Die Packstation spart mir eine Menge Zeit. Sie gibt mir Freiheit und ich liebe sie dafür. Pakete senden ist ne Kleinigkeit. Denn zum Glück gibt's die Packstation. Und die nächste ist auch gar nicht weit. Ja, zum Glück gibt's die Packstation. Und sie hat immer für mich Zeit. Hab ich Pakete für die Packstation, träum ich von ihr schon in der Nacht davor. Egal wann ich auch kann, sie wartet schon. So frei war ich noch niemals je zuvor. Denn zum Glück gibt's die Packstation. Und die nächste ist auch gar nicht weit. Ja, zum Glück gibt's die Packstation. Und sie hat immer für mich Zeit. Denn zum Glück gibt's die Packstation. Und die nächste ist auch gar nicht weit. Ja, zum Glück gibt's die Packstation. Und sie hat immer für mich Zeit.